Das Land, wo ich geboren bin, wird verspottet und ausgelacht. Aber seht einmal zurück, früher hatten wir die Macht. Heute versucht man uns zu vertreiben, doch wir bleiben aufrecht stehen. Wir werden uns nicht verneigen, das werden Sie schon sehen. Vaterland, ich bleibe hier. Vaterland, ich stehe treu zu dir. Vaterland, wir bleiben hier. Vaterland, wir stehen treu zu dir. Vaterland, du bist mein Leben. Vaterland, du gibst mir Kraft. Vaterland, ich will dir alles geben. Vaterland, bald haben wir es geschafft. Geh ich alleine durch die Straßen, pöbeln mich die Zecken an. Aber es ist mir egal, ich stehe trotzdem meinen Mann. Aufrecht und stolz zu jeder Zeit, für mein Land bin ich bereit. Und sind doch nur noch Feinde in Sicht, uns zu vertreiben schaffen sie nicht. Vaterland, ich bleibe hier. Vaterland, ich stehe treu zu dir. Vaterland, wir bleiben hier. Vaterland, wir stehen treu zu dir. Vaterland, du bist mein Leben. Vaterland, du gibst mir Kraft. Vaterland, ich will dir alles geben. Vaterland, bald haben wir es geschafft. Das Land, wo ich geboren bin, wird verspottet und ausgelacht. Aber seht einmal zurück, früher hatten wir die Macht. Vaterland, ich bleibe hier. Vaterland, ich stehe treu zu dir. Vaterland, wir bleiben hier. Vaterland, wir stehen treu zu dir. Vaterland, du bist mein Leben. Vaterland, du gibst mir Kraft. Vaterland, ich will dir alles geben. Vaterland, bald haben wir es geschafft.